Hallo? Andreas Krog, Firmenhaus- und Grundstücksdienst. Einer meiner Fahrer hat gerade einen verdächtigen Vorgang gemeldet. Drei Leute schleppen Teppiche aus dem Haus Kölner Straße 80 in Lieferwagen ohne Beschriftung oder Reklame. Mein Kollege wartet auf Sie vor Nummer 86. Wiederhören. Hier ist ja richtig was los. Tja, ich kann nicht klagen. Nur ungestört unterhalten, das klappt wohl. Hi, Andi, da bin ich wieder. Hi. Oh. Ah. Guten Tag. Hi. Ja, das ist Anja Schulte. Hi, Kriminalpolizei. Guten Tag. Tag mein Kollege zusammen. Riedel. Kripo, was ist denn los, Andi? Wir haben nur ein paar private Fragen an Herrn Krog. Machst du den Funk? Sicher. Steht alles im Computer. Okay, ich komm schon klar. Kommen Sie doch bitte mit in mein Büro, wir sind dann ungestörter. Ja, am Wochenende muss ich selber fahren. Erstens habe ich kein Personal und zweitens fressen einen diese Lohnzuschläge auf. Am Samstag bin ich von 18 Uhr bis Mitternacht gefahren. Dann Ablösung, das Übliche. So gegen Viertel vor eins war ich bei Karin. Und haben bei ihr übernachtet? Natürlich. Am Sonntag saßen wir noch beim Frühstück, als das Telefon klingelte. Um wie viel Uhr, circa? Oh, das kann ich Ihnen sogar genau sagen. 20 vor 10. Also Karin geht ans Telefon, sagt, hier Winter und schneidet eine fürchterliche Fratze. Dann Lampfrom. Ja, Mutter. Nein, Mutter, du störst nicht. Ja, Mutter, ich freue mich. Also so in der Preislage. Aber das war so gelogen, dass ich die Decke ausbeulte. Ihre Mutter war am Telefon? Schlimmer noch. Sie stand am Bahnhof in der Telefonzelle und wollte sich ein Taxi nehmen. Wieso schlimmer noch? Das verstehe ich nicht. Sofort. Karin legt auf, völlig durcheinander und stöhnt los. Meine Mutter kreuzt gleich hier auf, das hat mir gerade noch gefehlt und du musst jetzt blitzartig verschwinden, ab in die Hose. Vergiss bloß nichts von deinen Klamotten, sonst bricht hier die Hölle los. Merkwürdig. Das habe ich auch gesagt, aber sie wollte nichts hören. Alles später. Ach Gott, sieh bloß zu, dass du weg bist, bevor sie hier klingelt. Ich erkläre dir alles später, ich rufe dich an, wenn sie wieder weg ist. Hoffentlich bleibt sie nicht wieder wochenlang. Sie begeistert war ich nicht, aber sie meinte es ernst und war ganz durcheinander. Also bin ich in die Hosen gesprungen, hab meine Sachen zusammengerafft und bin getürmt wie der Liebhaber vor dem Ehemann. Und die Mutter, die haben Sie nicht mehr gesehen? Nee. Obwohl... Was meinen Sie mit obwohl? Das war ein Schreck in der Morgenstunde. Ich knöpfe mir gerade das Hemd zu, da klingelt's. Mir blieb das Herz stehen und sie raste in die Küche. Warum denn in die Küche? Vom Küchenfenster kann man sehen, wer an der Haustür steht. Es hat nochmal geläutet, aber Karin war ganz erleichtert. Nur eine Frau, die sie nicht kannte. Also nicht die Mutter? Nein, nach dem dritten Schellen ist die Frau dann auch wieder abgezogen. Und wann haben Sie die Wohnung verlassen? Ungefähr 10 vor 10. Rekord. Danke. Ich hatte mir den Sonntag angenehmer vorgestellt. Karin Winter hat seitdem nicht mehr angerufen. Nein. Hoffentlich schiebt die Alte ihre Mutter bald ab. Herr Krog, könnten Sie sich hier mal für eine Stunde freimachen? So hat die Putzfrau die Wohnung gestern Vormittag vorgefunden. Das gibt's doch nicht. Was ist denn hier passiert? Das wissen wir eben auch nicht genau. Haben Sie eine Erklärung für dieses Chaos? Nein. Also als ich wegging, war es zwar unordentlich. Ich meine, Karin musste noch aufräumen, damit ihre Mutter nicht misstrauisch wurde. Aber so? Nee. Also ich verstehe das nicht. Tja, Herr Krog, das wär's dann vorerst. Wir sehen uns bestimmt nochmal. Was meinen Sie? Einbrecher? Nein, keine Einbrecher. Alle Schlösser sind intakt. Alle Fenster und die Balkontür. Wer immer das hier angerichtet hat, Frau Winter hat ihn hereingelassen. Oder er hatte Schlüssel. Besitzen Sie Schlüssel zu dieser Wohnung, Herr Krog? Wo denken Sie hin? So lange sind wir noch nicht zusammen. Herr Krog, nach Ihrem überstürzten Abgang aus der Winterschen Wohnung, wohin sind Sie dann gegangen oder gefahren? Zu einer Bekannten. Tja, nun schauen Sie mich nicht so an. Natürlich war ich wütend. Oder lassen Sie sich gerne auf diese Art vor die Tür setzen. Hey, was ist denn los mit euch Hübschen? Bei eurem euren Tristaminen wird ja sogar das Bier sauer. Ach, wir wälzen große Probleme, Anne. Ja, Caro kann sich nämlich nicht entscheiden, wer wen eingeladen hat. Das ist doch ganz einfach. Wer als letzter vom Stuhl fällt, zahlt. Ja, dann ist der Schluckspecht dran. Unterschätz dich nicht, Caro. Zum Wohl! Dank dir. Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich habe noch mal die Runde gedreht. Alle bleiben dabei, dass Karin erzählt hat, ihre Mutter sei vor 10 Jahren tödlich verunglückt. Aber das ist doch irre. Und er behauptet, sie habe ihn vor die Tür gesetzt, weil ihre Mutter unangemeldet im Anmarsch sei. Aber als ordentlicher Mensch und hilfsbereiter Kollege habe ich auch die Taxiunternehmen abgeklappert. Am Sonntag ist um 9.31 Uhr ein Interregio aus Frankfurt eingetroffen, mit 10 Minuten Verspätung. Die Karin ist 27, nicht wahr? Ja. Okay, dann sollte man annehmen, dass die Mutter 50 aufwärts ist. Wenn sie noch lebt. Einverstanden. Und einen Koffer bei sich gehabt hat. Wenn der nicht auch vor 10 Jahren tödlich verunglückt ist. Komm, trink lieber Bier und schluck die dummen Sprüche runter. Kein weiblicher Fahrgast, 50 oder älter, mit Koffer zwischen 9.40 Uhr und 9.55 Uhr. Sicher? Ganz sicher. Auch kein Geist, Gespenst, Engel auf Urlaub? Nein. Womit wir beim zweiten Ärgernis wären. Jan, du hast dich geärgert. Doch nicht über mich. Das kommt gleich, wenn du so weitermachst. In der Wohnung keine Papiere, Urkunden, Zeugnisse, kein Pass, Personalausweis oder Führerschein. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Auch keine Fotos oder privaten Briefe. Ja, die könnte ja der böse Räuber mitgenommen haben. Wen meinst du jetzt mit böser Räuber? Na, den schönen Andi, Andreas Krog. In der Wohnung war er. Seine Fingerabdrücke und seine Haare im Bad, nachdem er den Beischlaf vollzogen hatte. Ja, verstehe. Dass er in der Wohnung war, kann er nicht leugnen. Eben. Sie geraten in Streit, Krog erschlägt sie, muss auch immer Absicht gewesen sein, und versucht jetzt, falsche Spuren zu legen. Täuscht einen Einbruch vor und beseitigt bestimmte Dinge, zum Beispiel Karins persönliche Unterlagen, um uns irre zu führen. Und hat nur Pech, dass er als Anruferin eine Person nennt, die schon 10 Jahre tot ist. Das passt doch, oder? Tja, eine großartige Theorie. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Ich habe mit dieser Anja Schulter aus seinem Laden gesprochen. Ach, nur gesprochen, Jan? Wie meinst du das? Sie ist doch ein richtig süßes Zuckerpüppchen zum Anknabbern. Danke, ich habe schon gegessen. Die beiden hatten was miteinander, aber seit 2 Monaten ist sie wegen einer anderen abgemeldet, sagt sie. Also wegen Karin Winter. Den Namen der Nachfolgerin kennt sie nicht. So ein Pech aber auch. Sag mal, du bist doch noch mal in diesem botanischen Labor gewesen. Momentchen, wie hieß sie noch? Doris Leber. Leber wie Lunge. Sie hat mir unter 4 Augen gestanden, dass es doch einigen Zoff in diesem Labor gab. Neben Göben existiert ein zweiter Inhaber, Thomas Schlich heißt er. Und ihm schleicht der zutreffende Ruf nach, ein gewaltiger Schürzenjäger zu sein. Kitteljäger, Jan. Was? In Labors trägt man Kittel, keine Schürzen. Ja, er war mächtig hinter unserer Karin her und der hat das gar nicht gefallen. Sag mal, ist sie eigentlich eine hübsche Frau? Ja, das sagen alle. Ach. Aber es ist schon seltsam, dass wir kein Bild von ihr haben. Tja, vielleicht aus diesem Labor eine Feier, Jubiläum, Betriebsausflug, was weiß ich. Ja, auf diese Idee bin ich auch schon gekommen und habe Doris gefragt. Ach, Doris. Worauf sie in tiefes Nachdenken versank und mir dann unter Tränen gestand, das habe sie vergessen. Das hätte sie mir erzählen müssen. Karin ist kamerascheu. Hat sich nie knipsen lassen. Und in Karins Personalakte fehlt sogar das übliche Passfoto. Na, großartig. Anne, Stoff! Schöne Arbeit! Herr Krog, Karin Winter ist jetzt eine Woche verschwunden. Oder haben Sie in der Zwischenzeit was von ihr gehört? Nein, kein Wort. Langsam wird es eine komische Geschichte. Und deswegen haben wir noch einige Fragen an Sie. Meinetwegen. Wie haben Sie Karin Winter überhaupt kennengelernt? Im Stiefel. Bitte? Nee, das ist meine Stammkneipe. Ich wohne gleich um die Ecke. War vielleicht vor 2 Monaten. Bitte Einzelheiten, Herr Krog. Sie saß am Tresen und hatte ganz nett getankt. Naja, sie war nicht angeschickert, aber neben ihr waren Hocker frei. Also habe ich mich zu ihr gesetzt und dann funktionierte ihr Feuerzeug nicht. Sie hat mich um Feuer gebeten. Ja, Sie wissen schon. Man kommt ins Gespräch und... Was rauchte sie denn? Sie meinen, welche Marke? Nein, welches Auto? Keine Ahnung. Solange weiße mit Filter. Sie sagen, Sie seien ins Gespräch gekommen? Sicher. Wie man halt in so einer Kneipe quatscht. Aber es war ja nicht unangenehm, dass Sie sie angesprochen haben. Wieso denn unangenehm? Und außerdem hat sie mich angesprochen. Also, Ich will hier keinen falschen Eindruck erwecken, aber sie machte das sehr gekonnt. Was soll das heißen, gekonnt? Naja, die Masche mit dem Feuerzeug. Etwas altmodisch, aber Kompliment. Ich hatte nichts dagegen. Sie ist ja eine sehr hübsche Frau. Und sie suchte nicht gerade Anschluss, das nicht, aber... Aber sie war nicht abgeneigt. So ist es. Nicht abgeneigt. Herr Krug, wie war sie denn angezogen? Wie meinen Sie das? Ja, was trug sie an dem Abend? Jeans, Kleid, Rock. Einen Rock und eine Bluse. Elegant, bieder, ein Mauerblümchen. Also, von Mode verstehe ich nichts. Aber Mauerblümchen, im Gegenteil. Ja, ist ja schon gut. Sie haben sich also kennengelernt. Wie lange hat es denn gedauert, bis Frau Winter Sie mit in Ihre Wohnung genommen hat? Och, das ging sehr flott über die Bühne am nächsten Abend schon. Kompliment. Was hat sie denn so von sich erzählt? Ach, eigentlich nicht viel. Dieses nicht viel interessiert uns sehr. Naja, was hat sie so erzählt? Mit ihrer Familie hat sie Dauerstress. Der Vater ist ein ziemlicher Hallodri und reibt sich rum. Mit der Mutter kommt sie nicht klar. Nach zwei Sätzen liegen die sich schon in den Haaren. Und dann gibt's da noch eine Schwester und einen Bruder. Aber die hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Und darüber ist sie wohl auch nicht traurig. Wo lebt denn die Familie? Irgendwo in einem Nest bei Freiburg. Und beruflich? Was hat sie früher gemacht? Alles. Was soll das heißen, alles? Also in dem Punkt ist sie nicht... Ich muss jetzt raten. Nur keine Scheu. Sie hat wohl rumgehangen. Gejobbt. Mal da, mal dort. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Verstehen Sie? Bis sie mal einen lichten Moment hatte und eine Lehre anfing, die sie auch zu Ende gemacht hat. Als Laborantin? Genau. An dem Job hängt sie. Da darf nichts passieren, sagt sie. Jetzt muss ich's packen. Eine Kollegin hat uns erzählt, dass Karin mit Ihnen geschimpft hat. Weil Sie mal im Labor angerufen haben. Stimmt. Andi, hat sie gesagt, das ist meine große Chance. Sei ein netter Kerl und mach mir bitte nichts kaputt. Hat sie mal den Namen Thomas Schlich erwähnt? Und ob? Ach du meine Güte, einer der Chefs, der ist ja auf die Pelle gerückt. Aber wie? Andi, ich brauche 4 Hände. 2 für meine Arbeit und 2, um mir den Kerl vom Leib zu halten. Das klingt, als ob dieser Schlich zu... Na, sagen wir, handgreiflichen Methoden neigt. Oh, handgreiflich ist noch untertrieben. Er hat schon vor Ihrer Wohnungstür gestanden und die große Show abgezogen. Sind Sie ihm denn mal begegnet? Das würde ich gern, aber davor hat sie eine Heidenangst. Warum? Weil ich ihr versprochen habe, dass ich ihm links und rechts eine ballern werde. Was Karin unter Umständen die Stelle kostet. Genau so. Und deswegen darf ich mich in der Nähe Ihres Labors nicht mehr blicken lassen. Herr Krug, wissen Sie zufällig, wann dieser aufdringliche Chef vor der Wohnungstür gestanden hat? Am Samstagabend, als ich auf Tour war. Karin hat's mir brühwarm aufgetischt, als ich bei ihr aufgekreuzt bin. Verstehe ich gar nichts mehr. Seine Karin trinkt, raucht, wirft sich den Männern an den Hals, hat noch Familie in Deutschland, sag mal Jan. Reden wir eigentlich von derselben Frau? Doch, doch, das tun wir. Er kennt von dir den Namen von Thomas Schlich. Richtig. Die Karin muss ihm doch einen Bären nach dem anderen aufgebunden haben. Oder er hat die lieben Tierchen gerade bei uns abgeladen. Warum sollte er das tun? Weil du so eine wahnsinnig nette Frau bist, wiederhole ich mich gerne. Er will uns in die Irre führen, falsche Spuren legen. Und warum tut er das, du netter Kollege? Vielleicht, weil er sie umgebracht hat. Und dann die Leiche versteckt hat? Er weiß so gut wie du, dass wir ohne Leiche gar nichts machen können. Über sie wissen wir wenig. Und was wissen wir über ihn? Hör mal, Mäuschen, könntest du mir mal einen Gefallen tun und folgende Person... Herr Kriminalhauptmeister Riedel, für Sie immer noch Frau Maus. Und wenn Sie mich noch einmal Mäuschen nennen, werde ich mich bei Ihren Vorgesetzten beschweren, unsere Frauenbeauftragte informieren und den Personalrat einschalten. Ja, schon gut, Frau Maus. Ich entschuldige mich demütig in aller Form und bitte Sie, die Melderegister nach folgenden beiden Personen zu durchforsten. Karin Winter und Andreas Krug. Was wollte denn die Kommissarin von dir? Nichts Besonderes. Dafür hat es aber lange gedauert. Na nun, spuck's schon aus. Es geht um diese Winter. Wieso kommt sie dann zu dir? Ich verstehe. Hast wohl wieder mal deinen Charme an einer neuen Laborantin erprobt. Und wenn? Eines Tages wirst du mal an die Falsche geraten, lieber Thomas. Das wird dann mein Problem sein, lieber Hans Werner. Solange es deins bleibt und nicht unser Labor betrifft. Keine Sorge. Ich pass schon auf, sagte die Fliege und klebte im Spinnennetz. An dem Weib ist doch was faul. Wen meinst du? Die Kommissarin? Ach, blöd, Mann, die Winter. Was meinst du mit faul? Ich wette so ziemlich jeden Betrag, dass die Winter irgendwas plant. Ah ja. Und was? Und wie bist du darauf gekommen? Das werde ich dir nicht auf die Nase binden.